بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيما بعد تبع unsere Vortragsreihe Geschichten der Propheten. Also beim 17. Vortrag, Daud a.s. bis Suleiman a.s. werden wir hier behandeln, inshallah. Daud a.s. war ein König und er war ein Prophet. Er war ein König und ein Prophet, aber trotzdem sagte Rasulullah s.a.w. über ihn, das beste Fasten ist das Fasten von meinem Bruder, und er wurde ein Tag fasten und ein Tag nicht. Das heißt, alle jeden zweiten Tag fasten. Und Rasulullah sagte auch, dass Daud a.s. niemals vom Schlachtfeld geflohen ist. Und er sagte auch, das beste Fasten war von Daud a.s. und das beste Gebet war von Daud. Er pflegte die halbe Nacht zu schlafen, im letzten Drittel zu beten und im letzten Sechstel zu schlafen. Ja, was sieht man hier? Ibadah ist sehr wertvoll für einen Da'iya, für einen Prediger, für einen oder einen Politiker sozusagen, wie einen König oder für einen Mujahid und so weiter. Ist seine Ibadah sehr wichtig. Das ist sozusagen sein Benzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Daud alaihi wasallam sehr auf seine Familie, seine Frauen achtete. Er erlaubte nicht, dass ein Mann sie sieht. Wenn er das Haus verließ, schloss er alle Türen. Eines Tages sieht die Frau von Daud einen Mann mitten im Haus und sagte, Wallahi, wenn Daud das erfährt, dann gibt es große Probleme. Daud alaihi wasallam kam und fragte, wer bist du? Er sagte, ich bin derjenige, der keinen König fürchtet und niemand kann mir entkommen. Da sagte Daud a.s., Wallahi, du musst der Todesengel sein. Willkommen mit der Erlaubnis Allahs. Ja, er begrüßte den Tod, obwohl er ein König war und so weiter. Ja, viele Könige klammern sich sozusagen an die Dunya, aber trotzdem hatte Daud a.s. die Akhira in seinem Begehren sozusagen. Taib, und sein Sohn Suleiman a.s. befahl den Vögeln, den Körper von Daud zu schützen, bis der Prozess des Todes durchgeführt wurde. Also wir sind jetzt fertig mit Daud a.s. und gehen jetzt zu seinem Sohn, inshallah, Suleiman a.s. Sura 21, Vers 78. Und auch Daud und Suleiman, als sie über das Saatfeld urteilten, darin hatte Kleinvieh von fremden Leuten nachts geweidet und wir waren für ihr Urteil Zeugen. Der eine besaß einen Garten und der andere besaß Schafe. Der Schafbesitzer vergaß bei Nacht abzuschließen und die Schafe erfreuten sich sozusagen des Nachts beim Nachbars Garten. Und dann gingen sie zu Daud a.s., um sich richten zu lassen. Und er urteilte, dass der, dessen Feld verwüstet wurde, die Schafe bekommt. Als Suleiman a.s. dies erfuhr, sagte er, dass er ein anderes Hukum habe. Der Besitzer der Schafe soll dem Besitzer der Farm die Schafe geben und der Farmbesitzer von ihrer Milch profitieren soll, während der Besitzer der Schafe die Farm repariert. Sobald die Farm repariert wurde und zu ihrem normalen Zustand zurückkehrt, bekommt der Schafbesitzer die Schafe zurück. Und Allah sagt in Surah 21, Vers 79, und wir ließen Suleiman es begreifen. Den Fahm gab Allah hier Suleiman. Ja, beide kannten den Hukum, das Gesetz, aber die Umsetzung des Gesetzes könnte sich unterscheiden. Nicht jeder, der den Hukum kennt, kann ihn auch richtig einsetzen, sieht man hier. Und das nächste Urteil, beziehungsweise Richten, also steht in Bukhari, zwei Frauen, die Bäuerinnen waren, hatten einen Disput, einen Streit untereinander und sie hatten zwei Säuglinge. Und ein Wolf fraß eines davon. Und dann behaupteten beide, das lebendig gebliebene gehöre ihr. Also zwei Frauen, ein Kind, und die sagen beide, das ist mein Kind. Und sie gingen zu Daud a.s. und erzählten ihr vom Ereignis, und er urteilte, dass das Kind die ältere von beiden erhält. Suleiman a.s. sagte aber: Hol mir das Kind und ein Messer. Sie fragten, warum. Er sagte, damit ich es in Hälfte teile. Die jüngere Frau sagte sofort, nein, es gehört ihr. So merkte er, dass sie, also die Jüngere, die Mutter ist und gab es ihr zurück. Also die Jüngere bekam dann das Kind. Taib, Suleiman a.s. erbte seinen Vater. Surah 27, Vers 15. Und wir gaben bereits Dawud und Suleiman Wissen. Und sie sagten, alles Lob gebührt Allah, der uns von vielen seiner gläubigen Diener bevorzugt hat. Dankbarkeit ist sehr wichtig, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte. Der Dien besteht aus zwei. Das eine ist Sabr, das andere ist Schukr. Das eine ist eine Geduld, Standhaftigkeit und so weiter. Und das andere ist dankbar zu sein. Und ja, Sura 27, Vers 16. Und Suleiman beerbte Dawud. Aber in was? Er hat ihn beerbt, aber in was? In Nubuwa, in Prophetentum. Taib. Suleiman a.s. wurde geprüft. Sura 38, Vers 31 bis 32. Als ihm am Abend die edlen, schnellen Pferde vorgeführt wurden, da sagte er: Ich habe mich der Liebe der irdischen Güter hingegeben und es darüber unterlassen, meines Herrn zu gedenken, bis sie sich hinter dem Vorhang verbarg. Ja, er verpasste sein Asr-Gebet deswegen. Und es gibt zwei Ansichten zum Tafsir zu dieser Ayah. Erstens, Suleiman strich über die Pferde des Dschihads als Ehre für sie. Eine andere Ansicht ist, Suleiman war zornig, weil diese ihm vom Gebet ablenkten, und köpfte die Pferde deswegen. Aber es gibt keinen Sahih-Hadith, der diese Ansichten stützt. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah lehnt es ab, die zweite Ansicht zu akzeptieren, und sagt: Wie kann es sein, dass Suleiman unschuldige Pferde dafür straft? Tayyib. Und dies passierte auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wo er nicht Asr betete bis abends und die Kuffar dafür verfluchte, weil sie ihn abgehalten haben. Ja, ne? Die waren im Dschihad, ja, ne? Die wurden abgehalten, die Muslime. Und daraufhin verfluchte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die. Deswegen, Tayyib. Und manche Gelehrte ziehen daraus den Hukm und sagen, wenn man nicht mal die Möglichkeit hat, Salat al-Khawf zu beten, dann betet man, wenn die Schlacht vorbei ist. Aber Wallah alam, ja, ne, es gibt verschiedene Fatawas zum Gebet in dieser Lage. Die muss man sich genau anschauen, inshallah. Manche sagen zum Beispiel, man kann dann im Laufen beten. Also man läuft und liest Koran und danach geht man Ruku. Und dann geht man hoch, macht Sujud, und dann steht man auf, und dann läuft man weiter und so weiter. Ja, oder manche sagen so, betest mit deinen Finger, und ja, ne, muss man sich anschauen. Und auch ein anderer Test, Sura 38, Vers 34. Und wir setzten ja Suleiman der Versuchung aus und setzten eine Gestalt auf seinen Thron. Hierauf wandte er sich Allah reuig zu. Und ein Hadith Sahih, was diese erklären könnte, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und dieser Hadith ist in Bukhari. Ja, Suleiman schlief mit 70 oder 90 seiner Frauen, um Mujahideen zu zeugen, aber vergaß inshallah zu sagen, und keine wurde schwanger, außer einer, und die gebar eine Missgestalt, sozusagen. Taib. Sura 38, Vers 35. Er sagte: Mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die niemanden nach mir geziemt. Gewiss, du bist ja der unablässig Schenkende. Also, die Eier von Suleiman a.s. war sein Königreich. Sein Zeichen war sein Königreich. Aber er hatte natürlich mehrere. Allah hat ihm den Wind dienstbar gemacht oder die Sprache der Tiere gelehrt und das Kupfer. geschmeidig sozusagen eine Quelle von Kupfer hatte ich sprudeln lassen für ihn, sofern ich mich nicht falsch erinnere und so weiter. Ja, nicht nur das mit dem Königreich. Und hier sehen wir auch Sura 21, Vers 81. Und Suleiman machte wie den Sturmwind dienstbar. Sura 27, Vers 16. O ihr Menschen, uns ist die Sprache der Vögel gelehrt worden und uns wurde von allem gegeben. Ja, eine Kontrolle über den Wind von einer Monatsdistanz. Also, das heißt, also einmal für den Vormittag, einmal für den anderen Teil des Tages. Das heißt, zwei Monatsreisen sozusagen am Tag. Mit dem Wind. Und Sura 38, Vers 37. Und auch die Satane, jeden Bauarbeiter und Taucher. Also, die Satane sind zum Beispiel, er hat sie tauchen lassen für sich. Und hat sie sogar, konnte sie arbeiten lassen für sich. Und so weiter. Was noch ist? Also, A haben wir Kontrolle über Wind von einer Monatsdistanz. B die Schayatin, die für ihn getaucht haben und so weiter. C die Sprache der Ameisen oder auch allgemeine Tiere. Und D ein Fluss aus Kupfer. Vier Sura 34. Vers 12. Und Suleiman machten wir den Wind dienstbar, dessen Morgenlauf einen Monat und dessen Abendlauf einen Monat beträgt. Ja, wie ich erwähnt habe, 2 Monate Distanz in einem Tag. Und wir ließen die Quelle des geschmolzenen Kupfers für ihn fließen. Und unter den Dschinn gab es manche, die mit der Erlaubnis seines Herrn vor ihm tätig waren. Wer von ihnen von unserem Befehl abweicht, den lassen wir von der Strafe der Feuerglut kosten. Und Naam. Sura 34, Vers 13. Sie machten ihm, was er wollte. An Gebetsräumen, Bildwerken, Schüsseln wie Wasserbecken und feststehenden Kesseln. Verrichtet ihr Sippe Dawuds eure Arbeit in Dankbarkeit. Na, ja, hiermit ist gemeint, nicht nur Alhamdulillah zu sagen, ja, verrichtet eure Arbeit in Dankbarkeit, sondern auch nach dem Hamd zu handeln, nach dieser Dankbarkeit zu handeln. Denn nur wenige von meinen Dienern sind wirklich dankbar. Ja, deswegen muss man dankbar sein. Und Jakub a.s. war derjenige, der Masjid al-Aqsa gebaut hat und nicht Suleiman a.s., wie sie ihn nennen. Ja, Salomons Tempel sagen die, aber das stimmt gar nicht. Rasulullah s.a.w. sagte, Suleiman a.s. machte Dua für drei Dinge. Erstens Hukum, wie Allahs ist, also was Allahs Hukum ist. Rasulullah s.a.w. sagte, Allah gewährte ihm dies. Also er wünscht sich ein Hukum, welches Allahs entspricht. Also dass es Allahs Hukum ist. Rasulullah sagte, Allah hat ihm das gewährt. Zweitens Königreich, welches niemand bekommt. Und das hat Allah auch angenommen. Und drittens, wenn jemand sein Haus verlässt, mit keiner anderen Absicht, als in Masjid al-Aqsa zu beten. Man sagt er, oh Allah, lass ihn aus der Moschee sündenfrei rauskommen, wie ein Neugeborenes. Rasulullah sagte, wir hoffen, dass Allah dies annimmt. Sura 27, Vers 17. Und versammelt wurden für Suleiman seine Herrscharen unter den Dschinn, Menschen und Vögeln. Und so wurden sie in Reihen geordnet. Ja, und der hat im Dschihad alle benutzt. Menschen, Dschinn, Vögel, diese ganze Armee. Sura 27, Vers 18. Als sie dann zum Ameisental kamen, sagte eine Ameise, O ihr Ameisen, geht in eure Wohnungen hinein, damit euch ja nicht Suleiman und seine Herrscharen niederwalzen, ohne dass sie merken. Normalerweise rennt man bei solchen Situationen weg. Aber das hat man von der Ameise nicht gesehen, dass sie weggerannt ist. Und das ist auch eine Lektion für uns. Denn die Ameise wusste, wenn sie wegrennt, überlebt sie nicht. Denn Überleben ist gebunden an deine Umma. Die Ameise gibt Suleiman eine Ausrede, obwohl es ums Leben geht. Ja, das ist auch etwas sehr Bemerkenswertes. Ja, es geht hier um Leben und Tod. Und die Ameise sagt, damit ich ja nicht Suleiman und seine Herrscher niederwalzen, ohne dass sie merken. Er sagt, ja, die wissen nicht und die werden uns dann sonst niedertrampeln. Er entschuldigt die bei Leben und Tod. Und wir entschuldigen nicht mal bei zum Beispiel bei kleinen Sachen. Jemand kommt 10 Minuten zu spät und dann fängt man an zu sagen, ja, der hat bestimmt eine Sünde begangen, das ihn aufgehalten hat. Oder man fängt an, sich aufzuregen und so weiter, ohne dass man ihn eine Ausrede findet. Oder er hat einen Fehler gemacht und es kann sein, dass er dafür so eine Entschuldigung hat und man beschuldigt ihn schon, ohne dass man 70 Ausreden für ihn sucht. Vielmehr suchen wir 70 Punkte, um ihn beschuldigen zu können, anstatt ihn eine Ausrede zu suchen. Taib, Surah 27, Vers 19. Da lächelte er erheitert über die Worte und sagte, mein Herr, veranlasse mich für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist, und lasse mich durch deine Barmherzigkeit eingehen in die Reihen deiner rechtschaffenen Diener. Surah 27, Vers 20. Und er schaute bei den Vögeln nach. Da sagte er, wie kommt es, dass ich den Wiederhopf nicht sehe? Ja, eine Hudhud. Befindet er sich etwa unter den Abwesenden? Ja, der Emir, also hier sieht man zwei Punkte. Der Emir, also Suleiman, war selber auf dem Schlachtfeld. Der Emir war selber auf dem Schlachtfeld. Er ist nicht irgendwo in Schlössern gesessen, hat die Leute rumgeschickt. Nein, er war mittendrin selber. Und er merkte sogar, dass einer fehlte. Ja, wie groß war seine Armee wahrscheinlich? Und trotzdem hat er gemerkt, dass ein Vogel gefehlt hat. Taib, Surah 27, Vers 21. Ich werde ihn ganz gewiss strengstens strafen. Oder ich werde ihn ganz gewiss hinrichten lassen. Es sei denn, er bringt mir fürwahr eine deutliche Ermächtigung. Taib. Also er sagt hier, entweder ich werde ihn hart strafen oder ich werde ihn schlachten. Ja, und du siehst, dass die Strafe hart ist. Warum ist das so? Weil es um militärische Armee geht. Es geht um militärische Angelegenheiten. Da ist es sehr streng. Zum Beispiel Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in Badr und so weiter hat er die Leute alle in eine Reihe stehen lassen. Dann ist einer vorgekommen, ein Stück, und hat die wieder reingestoßen, sozusagen. Oder, ich glaube, das war Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Rasulullah hat zu ihm gesagt, geh und hol mir das und das. Anas ibn Malik ist gegangen, und dann hat er mit Kindern gespielt. Und dann hat er, ich glaube, der hat das vergessen, wallahu alam. Und dann hat er mit Kindern gespielt, und dann hat ihn dann angefangen zu suchen, hat ihn gesehen, bei den Kindern hat er gesagt, spiel weiter. Da hat er nichts, hat er einfach gesagt, okay, spiel weiter und so weiter. Weil das war keine Sache von dem, was wir reden, ja, keine militärische Operation oder so. Und deswegen hat er das so einfach gehen lassen. Aber in militärischen Operationen ist es ein bisschen strenger. Taib. Surah 27, Vers 22. Aber er blieb nicht lange aus. Er sagte, ich habe an Wissen erfasst, was du nicht erfasst hast, und ich bringe dir aus Sebe sichere Kunde. Yani Suleiman a.s. war der Emir, der König, der Nabi. Er war bereit, Wissen zu nehmen, sogar von einem Vogel. Der Vogel kommt zu ihm und er sagt, ich habe Wissen, was du nicht hast. Und Suleiman a.s. war bereit zuzuhören. Ja, das ist auch eine Sache, die erstaunlich ist. Wenn man zum Beispiel heute, geh mal zu einem Tahut, der nicht mit Scharia herrscht, und sag ihm, ja, Tahut, Isma'u, oder Tahut, hör zu, der nicht mit Scharia herrscht, der ist ein Käfer, gemäß der Aussage Allahs, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Und danach schau dir seine Reaktion an. Taib, Surah 27, Vers 23. Gewiss, ich habe herausgefunden, dass eine Frau über sie herrscht, dass ihr von allem gegeben worden ist und dass sie einen gewaltigen Thron hat. Ja, warum sagt er sagt erst, sie ist von allen gegeben und danach tut er den Thron ausnehmen, also extra erwähnen. Das heißt, dass der Thron etwas ganz Besonderes war bei ihr, also so ganz speziell sozusagen. Und ach ja, Sebe ist in Jemen. Sebe ist in Jemen. Und die Sura, es gibt auch eine Sura, die heißt auch Sebe. Na. Aber weil der Vogel ein Muslim war, der Vogel war ein Muslim, ja, die Tiere sind alles Muslime. Und die haben alle Tawhid, auch die Berge und so weiter. Ja, die meisten der Geschöpfe sind Muslime. So, also ich rede nicht von den Menschen oder von den Dschinn. Ich rede von der Schöpfung im Allgemeinen. Oder gibt es einen Engel, der etwas anderes anbetet wie Allah, zum Beispiel? Oder ein Fisch, der etwas anderes für jemand anderes Tesbih macht wie für Allah. Das gibt es nicht. Also der Vogel war ein Muslim und er berichtete vom Schirk von dieser Frau. Er sagte, sie hat was Besonderes und so weiter. Ihr ist von allen gegeben worden und die Thron und so weiter. Aber dann berichtete er vom Schirk. Er tadelte den Schirk. Warum? Weil er Muwahhid war, der Vogel. Taib. Sura 27, Vers 24 bis 26. Ich habe herausgefunden, dass sie und ihr Volk sich vor der Sonne niederwerfen, anstatt vor Allah. Und der Satan hat ihnen ihre Taten ausgeschmückt und sie dann vom Weg abgehalten, so dass sie nicht recht geleitet sind. Dies, damit sie sich nicht vor Allah niederwerfen, der das Versteckte in den Himmel und auf der Erde herausbringt und weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Herrn des gewaltigen Thrones. Ja, hier erwähnt er, der Vogel, Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Thron. Er sagt, der Herr des gewaltigen Thrones. Warum? Weil erst hat er erwähnt den Thron von der Königin von Saba. Man sagt, die heißt Bilqis, rahimullah. Erst erwähnte er den Thron von Bilqis und danach erwähnte er Allahs Thron. Warum? Weil Allah sein Thron ist, kannst du nicht beschreiben mit den Thronen der Menschen und so weiter. Und deswegen erwähnte er den Thron Allahs. Tayyib. Sura 27, Vers 27 bis 28. Er sagte, wir werden schauen, ob du die Wahrheit sagst oder ob du zu den Lügnern gehörst. Geh mit diesem meinen Schreiben, überbringe es ihnen und kehre dich hierauf von ihnen ab. Dann schau, was sie erwidern. Jane, der Hutu ist gegangen, dann hat er den Brief geschmissen, dann ist es bei ihren Oberschenkel gelandet. Der Brief ist bei ihrem Oberschenkel gegangen und die haben gar nicht gesehen, von wo der Brief kam. Suleiman sagt ja zu ihm, kehre dich ab und höre ihnen zu. Also Hutud hat den Brief geworfen und dann ist es auch für sie gefallen, ohne dass sie wussten, woher es kam. Und der Hutud hat sich dann irgendwo versteckt an der Seite oder so und hat dann zugehört, was sie sagen, ohne dass die Leute gemerkt haben, dass er da war. Sura 27, Vers 29, sie sagte, o ihr führende Schar, mir ist ein edles Schreiben zugeworfen worden. Manche Gelehrte sagen, es ist edel, weil es von Suleiman kommt. Andere sagen, weil das Schreiben, ja, ne, das Aussehen von dem Schreiben war edel. Ja, es gibt verschiedene Aussagen von den Gelehrten, warum sie sagte, dass dieses Schreiben edel ist. Und Sura 27, Vers 30 bis 31. Gewiss, es ist von Suleiman und es lautet im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Seid mir gegenüber nicht überheblich und kommt als Allah und kommt als Ergebene zu mir. Er sagt, Jane, sei nicht überheblich. Jane, Suleiman Al-Islam ist ein König und sie ist eine Königin. Aber er sagt trotzdem, sei nicht überheblich. Warum? Weil er ist ein Prophet. Und Rasulullah sagte, Allah sandte keinen Propheten, außer dass ihm mit der Erlaubnis Allahs gehorcht wird. Deswegen ja, und er sagte, kommt als mir Ergebene. Kommt als Ergebene zu mir. Und hier ist nicht gemeint, wie ich glaube, die meisten der Mufassirun sagen, hier ist nicht gemeint, Muslim, kommt als Muslima zu mir. Nein, sondern kommt ergeben, ja, ne, kommt nicht so hochmütig. Kommen auf den Boden der Tatsachen sozusagen zu mir. Tayyib. Wir beenden hier, inshallah. und Allah weiß am besten. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.